Joachim hatte aus seinem rotledernen, mit Samt gefütterten Etui, das auf seinem Tische lag, ein kleines Thermometer genommen und das untere mit Quecksilber gefüllte Ende in den Mund gesteckt. Links unter der Zunge hielt er es, sodass ihm das gläserne Instrument schräg aufwärts aus dem Munde hervorragte. Dann machte er Haustoilette, zog Schuhe und eine Litewka-artige Joppe an, nahm eine gedruckte Tabelle nebst Bleistift vom Tisch, ferner ein Buch, eine russische Grammatik, denn er trieb Russisch, weil er, wie er sagte, dienstlichen Vorteil davon erhoffte, und so ausgerüstet nahm er draußen auf dem Balkon im Liegestuhl Platz, indem er eine Kamelhaardecke nur leicht über die Füße warf. Sie war kaum nötig. Schon während der letzten Viertelstunde war die Wolkenschicht dünner und dünner geworden und die Sonne brach durch, so sommerlich warm und blendend, dass Joachim seinen Kopf mit einem weißleinenen Schirm schützte, der vermittelst einer kleinen, sinnreichen Vorrichtung an der Armlehne des Stuhles zu befestigen und dem Stande der Sonne nach zu verstellen war. Hans Castorp lobte diese Erfindung. Er wollte das Ergebnis der Messung abwarten und sah unterdessen zu, wie alles gemacht wurde, betrachtete auch den Pelzsack, der in einem Winkel der Loggia lehnte. Joachim bediente sich seiner an kalten Tagen und blickte die Ellenbogen auf der Brüstung in den Garten hinab, wo die allgemeine Liegehalle nun von lesend, schreibend und plaudernd ausgestreckten Patienten bevölkert war. Übrigens sah man nur einen Teil des Inneren, etwa 5 Stühle. »Aber wie lange dauert denn das?« fragte Hans Castorp und wandte sich um. Joachim hob 7 Finger empor. »Die müssen doch um sein, 7 Minuten.« Joachim schüttelte den Kopf. Etwas später nahm er das Thermometer aus dem Mund, betrachtete es und sagte dabei, »Ja, wenn man ihr aufpasst, der Zeit, dann vergeht sie sehr langsam. Ich habe das Messen 4-mal am Tage ordentlich gern, weil man doch dabei merkt, was das eigentlich ist, 1 Minute oder gar ganze 7, wo man sich hier die 7 Tage der Woche so grässlich um die Ohren schlägt. Du sagst eigentlich? Eigentlich kannst du nicht sagen, entgegnete Hans Castorp. Er saß mit einem Schenkel auf der Brüstung und das Weiße seiner Augen war rot geädert. Die Zeit ist doch überhaupt nicht eigentlich. Wenn sie einem lang vorkommt, so ist sie lang. Und wenn sie einem kurz vorkommt, so ist sie kurz. Aber wie lang oder kurz sie in Wirklichkeit ist, das weiß doch niemand. Er war durchaus nicht gewohnt zu philosophieren und fühlte dennoch den Drang dazu. Joachim widersprach. »Wieso denn? Nein, wir messen sie doch. Wir haben doch Uhren und Kalender. Und wenn ein Monat um ist, dann ist er für dich und mich und uns alle um. Dann pass auf«, sagte Hans Castorp und hielt sogar den Zeigefinger neben seinen trüben Augen. 1 Minute ist also so lang, wie sie dir vorkommt, wenn du dich misst. 1 Minute ist so lang, sie dauert so lange, wie der Sekundenzeiger braucht, um seinen Kreis zu beschreiben. Aber er braucht ja ganz verschieden lange für unser Gefühl. Und tatsächlich, ich sage tatsächlich genommen, wiederholte Hans Castorp und drückte den Zeigefinger so fest gegen die Nase, dass er ihre Spitze vollständig umbog. Ist das eine Bewegung, eine räumliche Bewegung, nicht wahr? Halt, warte, wir messen also die Zeit mit dem Raume. Aber das ist doch ebenso, als wollten wir den Raum an der Zeit messen, was doch nur ganz unwissenschaftliche Leute tun. Von Hamburg nach Davos sind 20 Stunden. Ja, mit der Eisenbahn. Aber zu Fuß? Wie lange ist es da? Und in Gedanken? Keine Sekunde. Hör mal, sagte Joachim, was hast du denn? Ich glaube, es greift dich an hier bei uns. Sei still, ich bin sehr scharf im Kopf heute. Was ist denn die Zeit? Fragte Hans Castorp und bog seine Nasenspitze so gewaltsam zur Seite, dass sie weiß und blutleer wurde. Willst du mir das mal sagen? Den Raum nehmen wir doch mit unseren Organen wahr, mit dem Gesichtssinn und dem Tastsinn. Schön. Aber welches ist denn unser Zeitorgan? Willst du mir das mal eben angeben? Siehst du, da sitzt du fest. Aber wie wollen wir denn etwas messen, wovon wir genau genommen rein gar nichts, nicht eine einzige Eigenschaft auszusagen wissen? Wir sagen, die Zeit läuft ab. Schön, soll sie also mal ablaufen. Aber um sie messen zu können... Warte. Um messbar zu sein, müsste sie doch gleichmäßig ablaufen. Und wo steht denn das geschrieben, dass sie das tut? Für unser Bewusstsein tut sie es nicht. Wir nehmen es nur der Ordnung halber an, dass sie es tut. Und unsere Maße sind doch bloß Konvention, erlaube mir mal. Gut, sagte Joachim, dann ist es wohl auch bloß Konvention, dass ich hier 4 Striche zu viel habe auf meinem Thermometer. Aber wegen dieser 5 Striche muss ich mich hier herumräkeln und kann nicht Dienst machen. Das ist eine ekelhafte Tatsache. Hast du 37,5? Es geht schon wieder herunter. Und Joachim machte die Eintragung in seine Tabelle. Gestern Abend waren es fast 38. Das machte deine Ankunft. Alle, die Besuch bekommen haben, Erhöhung. Aber es ist doch eine Wohltat. Ich gehe ja nun auch, sagte Hans Castorp. Ich habe noch eine Menge Gedanken über die Zeit im Kopf. Es ist ein ganzer Komplex, kann ich wohl sagen, aber ich will dich jetzt nicht damit aufregen, da du sowieso zu viel Striche hast. Ich werde es schon alles behalten und wir können später darauf zurückkommen. Vielleicht nach dem Frühstück. Wenn es Frühstückszeit ist, rufst du mich wohl. Ich gehe jetzt auch in die Liegekur. Es tut ja nicht weh, Gottlob. Und damit ging er an der gläsernen Scheidewand vorbei, in seine eigene Loge hinüber, wo gleichfalls ein Liegestuhl nebst Tischchen aufgeschlagen war, holte sich Ocean Steamships und sein schönes, weiches, dunkelrot und grün gewürfeltes Plaid aus dem reinlich aufgeräumten Zimmer und ließ sich nieder. Auch er musste sehr bald den Schirm aufspannen, so wie man lag, wurde der Sonnenbrand unerträglich. Man lag aber ganz ungewöhnlich bequem. Das stellte Hans Castorp sogleich mit Vergnügen fest. Er erinnerte sich nicht, dass ihm je ein so angenehmer Liegestuhl vorgekommen sei. Hans Castorp stützte einen Arm auf die breite, glatte Fläche der Seitenlehne, blinzelte und ruhte, ohne Ocean Steamships zu seiner Unterhaltung in Anspruch zu nehmen. Durch die Bögen der Loggia gesehen, wirkte die harte und karge, aber hell besonnte Landschaft draußen gemäldeartig und wie eingerahmt. Hans Castorp betrachtete sie gedankenvoll. Plötzlich fiel ihm etwas ein und er sagte laut in der Stille, »Es war ja eine Zwergin, die uns beim ersten Frühstück bediente.« »Psst«, machte Joachim, »leise doch.« »Ja, eine Zwergin. Und?« »Nichts. Wir hatten uns noch gar nicht darüber ausgesprochen.« Und dann träumte er weiter. Es war schon 10 Uhr gewesen, als er sich niedergelegt hatte. Eine Stunde verging, es war eine gewöhnliche Stunde, nicht lang, nicht kurz. Als sie verflossen war, tönte ein Gong durch Haus und Garten, erst fern, dann näher, dann wieder fern. »Frühstück«, sagte Joachim, und man hörte, dass er aufstand. Auch Hans Castorp beendete für diesmal die Liegekur und ging ins Zimmer, um sich ein wenig zurechtzumachen. Die Vettern trafen sich auf dem Korridor und gingen hinunter. Hans Castorp sagte, »Nun, es lag sich ja ausgezeichnet. Was sind denn das für Stühle? Wenn es die hier zu kaufen gibt, dann nehme ich mir einen mit nach Hamburg. Man liegt ja drauf wie im Himmel. Oder meinst du, dass Behrens sie eigens nach seinen Angaben hat anfertigen lassen?« Joachim wusste das nicht. Sie legten ab und betraten zum 2. Male den Speisesaal, wo die Mahlzeit schon wieder in vollem Gange war. Es schimmerte weiß im Saale vor lauter Milch. An jedem Platz stand ein großes Glas, wohl ein 1/2 Liter voll. »Nein«, sagte Hans Castorp, als er wieder an seinem Tischende zwischen der Nähterin und der Engländerin Platz genommen und ergeben seine Serviette entfaltet hatte, obgleich er noch so schwer belastet vom ersten Frühstück war. »Nein«, sagte er, »Gott steh mir bei, Milch kann ich überhaupt nicht trinken, und am wenigsten jetzt. Ist nicht vielleicht Porter da?« Und er wandte sich zuerst höflich und zart an die Zwergin mit dieser Frage. Leider war keiner da. Aber sie versprach, Kulmbacher Bier zu bringen und brachte es auch. Es war dick, schwarz, braunschaumig und ersetzte den Porter aufs Beste. Hans Castorp trank durstig davon aus einem hohen 1/2 Liter Glase. Er aß kalten Aufschnitt dazu auf Röstbrot. Wieder war Haferbrei aufgestellt und wieder viel Butter und Obst. Er ließ wenigstens seine Augen darauf ruhen, da er nicht fähig war, sich davon zuzuführen. Auch betrachtete er die Gästeschaft. Die Massen begannen sich für ihn zu teilen. Einzelpersonen traten hervor. »Da sind deine Nachbarn«, sagte Joachim leise zu seinem Vetter, indem er sich vorneigte. Das Paar ging dicht an Hans Castorp vorbei zu dem letzten Tisch rechts, dem schlechten Russentisch, also wo schon eine Familie mit einem hässlichen Knaben große Haufen Porridge verschlang. Castorp betrachtete die beiden mit einer Rücksichtslosigkeit, die ihm sonst fremd war und die er selbst als brutal empfand. Doch war es eben das Brutale daran, das ihm plötzlich ein gewisses Vergnügen verursachte. Seine Augen waren zugleich stumpf und zudringlich. Als in demselben Augenblick die Glastür zur Linken zufiel, schmetternd und klirrend wie beim ersten Frühstück, zuckte er nicht zusammen wie heute früh, sondern schnitt nur eine träge Grimasse. Und als er den Kopf nach jener Seite wenden wollte, fand er, dass ihm dies allzu schwer falle und dass es die Mühe nicht lohne. So kam es, dass er auch diesmal nicht zu der Feststellung gelangte, wer mit der Tür denn so liederlich umgehe. Die Sache war die, dass das Frühstücksbier, sonst nur von mäßig benebelnder Wirkung auf seine Natur, den jungen Mann heute vollständig betäubte und lähmte. Es zeitigte Folgen, als hätte er einen Schlag vor die Stirn bekommen. Seine Lider waren wie Blei so schwer. Die Zunge gehorchte dem einfachen Gedanken nicht recht, als er aus Artigkeit mit der Engländerin zu plaudern versuchte. Auch nur die Richtung des Blicks zu verändern, erforderte große Selbstüberwindung. Und hinzu kam, dass der abscheuliche Gesichtsbrand den gestrigen Grad nun wieder vollauf erreicht hatte. Seine Wangen schienen ihm gedunsen vor Hitze. Er atmete schwer, sein Herz pochte wie ein umwickelter Hammer. Und wenn er unter all dem nicht sonderlich litt, so war es deshalb, weil sein Kopf sich in einem Zustand befand, als habe er 2 oder 3 Atemzüge von Chloroform getan. Dass Dr. Krokowski doch noch beim Frühstück erschien und an seiner Tafel ihm gegenüber Platz nahm, bemerkte er nur traumweise, obgleich der Doktor ihn wiederholentlich scharf ins Auge fasste. Übrigens hielt Hans Castorp sich redlich, wie sich von selbst versteht, schwieg, da seine Zunge sich widerspenstig zeigte, lieber still und handhabte Messer und Gabel sogar mit besonderem Anstand. Als sein Vetter ihm zunickte und sich erhob, stand er ebenfalls auf, verneigte sich blind gegen die Tischgenossen und ging bestimmten Schrittes hinter Joachim hinaus. »Wann ist denn wieder Liegekur?« fragte er, als sie das Haus verließen. »Das ist das Beste hier, soviel ich sehe. Ich wollte, ich läge schon wieder auf meinem vorzüglichen Stuhl. Gehen wir weit spazieren?« »Nein«, sagte Joachim, »weit darf ich ja nicht gehen. Um diese Zeit gehe ich immer ein bisschen hinunter durchs Dorf und bis Platz, wenn ich Zeit habe. Man sieht Läden und Leute und kauft ein, was man braucht. Man liegt vor Tische noch eine Stunde und dann liegt man wieder bis 4 Uhr, sei ganz unbesorgt.« Sie gingen im Sonnenschein die Anfahrt hinab und überschritten den Wasserlauf und das schmale Geleise, die Berggestalten der rechten Tallehne vor Augen. Hans Castorp, in seinem Verlangen nach dem gewohnten, geliebten Lebensreiz, hatte sich wieder eine Zigarre angezündet, und wahrscheinlich dank dem vorangegangenen Biere vermochte er zu seiner unaussprechlichen Genugtuung hier und da etwas von dem ersehnten Aroma zu verspüren. Nur selten und schwach freilich. Es war eine gewisse nervöse Anstrengung nötig, um eine Ahnung des Vergnügens zu empfangen, und der abscheuliche Ledergeschmack herrschte bei weitem vor. Unfähig, sich in seine Ohnmacht zu finden, rang er eine Weile nach dem Genuss, der sich ihm entweder versagte oder nur spottend, ahnungsweise von Ferne zeigte, und warf die Zigarre endlich ermüdet und angewidert fort. Trotz seiner Benommenheit fühlte er die Höflichkeitsverpflichtung, Konversation zu machen, und suchte sich zu diesem Zwecke der ausgezeichneten Dinge zu erinnern, die er vorhin über die Zeit zu sagen gehabt hatte. Allein es erwies sich, dass er den ganzen Komplex ohne Rest vergessen hatte und über die Zeit auch nicht den geringsten Gedanken mehr in seinem Kopfe beherbergte. Dafür begann er von körperlichen Angelegenheiten zu reden, und zwar etwas sonderbar. »Wann misst du dich denn wieder?« fragte er. »Nach dem Essen? Ja, das ist gut. Da ist der Organismus in voller Tätigkeit. Da muss es sich zeigen.« »Dass Behrens von mir verlangte, ich sollte mich ebenfalls messen, das macht doch wohl nur Spaß, höre mal.« »Nein, Die Liegekur, die lasse ich mir gefallen. Die will ich wohl mitmachen. Aber das Messen wäre zu viel für einen Hospitanten. Das überlasse ich denn doch lieber euch hier oben. Wenn ich nur wüsste, fuhr Hans Castorp fort, indem er beide Hände zum Herzen führte, wie ein Verliebter, warum ich die ganze Zeit solches Herzklopfen habe. Es ist so beunruhigend. Ich denke schon länger darüber nach. Es ist unheimlich und quälend, wenn der Körper auf eigene Hand und ohne Zusammenhang mit der Seele lebt und sich wichtig macht, wie bei solchem unmotivierten Herzklopfen. Man sucht förmlich nach einem Sinn dafür, einer Gemütsbewegung, die dazugehört, einem Gefühl der Freude oder der Angst, wodurch es sozusagen gerechtfertigt würde. So geht es wenigstens mir. Ich kann nur von mir reden. Ja, ja, sagte Joachim seufzend. Es ist wohl so ähnlich, wie wenn man Fieber hat. Es war jetzt städtisches Trottoir, auf dem sie gingen, die Hauptstraße eines internationalen Treffpunktes. Das sah man wohl. Flanierende Kurgäste begegneten ihnen, junge Leute zumeist, Kavaliere in Sportanzügen und ohne Hut, Damen ebenfalls ohne Hut und in weißen Röcken. Man hörte Russisch und Englisch sprechen. Läden mit schmucken Schaufenstern reihten sich rechts und links, und Hans Castorp, dessen Neugier heftig mit seiner glühenden Müdigkeit kämpfte, zwang seine Augen zu sehen und verweilte lange vor einem Herrenmodegeschäft, um festzustellen, dass die Auslage durchaus auf der Höhe sei. Dann kam eine Rotunde mit gedeckter Galerie, in der eine Kapelle konzertierte. Hier war das Kurhaus. Auf mehreren Tennisplätzen waren Partien im Gange. Die Vettern setzten sich auf eine freie Bank, um dem Spiele zuzusehen und es zu kritisieren. »Du spielst hier wohl nicht?« fragte Hans Castorp. »Ich darf ja nicht«, antwortete Joachim. »Wir müssen liegen, immer liegen. Settembrini sagt immer, wir lebten horizontal, wir seien Horizontale«, sagt er. »Das ist so ein fauler Witz von ihm. Es sind Gesunde, die da spielen. Oder sie tun es verbotenerweise. Übrigens spielen sie ja nicht sehr ernsthaft, mehr des Kostüms wegen. Und was das Verbotensein betrifft, da gibt es noch mehr Verbotenes, was hier gespielt wird. Poker, verstehst du? Und in dem und jenem Hotel auch Petit Chevaux. Bei uns steht Ausweisung darauf. Es soll das Allerschädlichste sein. Aber manche laufen noch nach der Abendkontrolle hinunter und pointieren. Der Prinz, von dem Behrens seinen Titel hat, soll's auch immer getan haben. Hans Castorp hörte das kaum. Der Mund stand ihm offen, denn er konnte nicht recht durch die Nase atmen, ohne dass er übrigens Schnupfen gehabt hätte. Sein Herz hämmerte in falschem Takte zu der Musik, was er dumpf als quälend empfand, und in diesem Gefühl von Unordnung und Widerstreit begann er einzuschlafen, als Joachim zum Heimgehen mahnte. Sie legten den Weg fast schweigend zurück. Hans Castorp stolperte sogar ein paar Mal auf der ebenen Straße und lächelte wehmütig darüber, indem er den Kopf schüttelte. Der Hinkende fuhr sie im Lift in ihr Stockwerk. Sie trennten sich vor Nummer 34 mit einem kurzen Auf Wiedersehen. Hans Castorp steuerte durch sein Zimmer auf den Balkon hinaus, wo er sich, wie er ging und stand, auf den Liegestuhl fallen ließ und ohne die einmal eingenommene Lage zu verbessern, in einen schweren, von dem raschen Schlage seines Herzens peinlich belebten Halbschlummer sank. Wie lange das dauerte, wusste er nicht. Als der Zeitpunkt gekommen war, ertönte das Gong, aber es rief noch nicht unmittelbar zur Mahlzeit, es mahnte nur, sich bereit zu machen, wie Hans Castorp wusste. Und so blieb er noch liegen, bis das metallische Dröhnen zum zweiten Mal anschwoll und sich entfernte. Als Joachim durch das Zimmer kam, um ihn zu holen, wollte Hans Castorp sich umziehen, aber nun erlaubte es Joachim nicht mehr. Er hasste und verachtete Unpünktlichkeit. Wie man denn vorwärts kommen wolle und gesund werden, um Dienst machen zu können, sagte er, wenn man sogar zu schlapp sei, um die Essenszeit einzuhalten. Da hatte er natürlich recht. Und Hans Castorp konnte lediglich darauf hinweisen, dass er ja nicht krank, dafür aber im höchsten Grade schläfrig sei. Er wusch sich nur rasch die Hände. Dann gingen sie in den Saal hinunter, zum dritten Mal. Durch beide Eingänge strömten die Gäste herein, auch durch die Verandatüren dort drüben, die offen standen, kamen sie, und bald saßen sie alle an den 7 Tischen, als seien sie nie davon aufgestanden. Dies war wenigstens Hans Castorps Eindruck, ein rein träumerischer und vernunftwidriger Eindruck, natürlich, dessen sein umnebelter Kopf sich jedoch einen Augenblick nicht erwehren konnte und an dem er sogar ein gewisses Gefallen fand. Denn mehrmals im Laufe der Mahlzeit suchte er ihn sich zurückzurufen, und zwar mit dem Erfolge vollkommener Täuschung. Was Frau Stöhr in ihrer schottischen Wollbluse betraf, so war sie heute Vormittag untersucht worden und berichtete darüber, indem sie sich auf ungebildete Weise zierte und die Oberlippe von ihren Hasenzähnen zurückzog. Rechts oben, so klagte sie, habe sie Geräusch. Außerdem klinge es unter der linken Achsel noch sehr verkürzt. Und 5 Monate, habe der Alte gesagt, müsse sie noch bleiben. In ihrer Unbildung nannte sie Hofrat Behrens den Alten. Übrigens zeigte sie sich empört darüber, dass der Alte heute nicht an ihrem Tische sitze. Der Tournee zufolge, sie meinte wohl Turnus, sei ihr Tisch heute Mittag an der Reihe, während der Alte schon wieder am Nebentische links sitze. Wirklich saß Hofrat Behrens dort und faltete seine riesigen Hände vor seinem Teller. Aber freilich, dort habe ja die dicke Frau Salomon aus Amsterdam ihren Platz, die jeden Wochentag dekolletiert zum Essen komme. Und daran findet der Alte offenbar Gefallen, obgleich sie, Frau Stöhr, es nicht begreifen könne. Denn bei jeder Untersuchung sähe er ja beliebig viel von Frau Salomon. Später erzählte sie in erregtem Flüstertone, dass gestern Abend in der oberen gemeinsamen Liegehalle, der nämlich, die sich auf dem Dache befinde, das Licht ausgelöscht worden sei, und zwar zu Zwecken, die Frau Stöhr als durchsichtig bezeichnete. Der Alte habe es gemerkt und so gewettert, dass es in der ganzen Anstalt zu hören gewesen sei. Das Mittagessen war sowohl meisterhaft zubereitet, wie auch im höchsten Grade ausgiebig. Die nahrhafte Suppe eingerechnet, bestand es aus nicht weniger als 6 Gängen. 2 Zwischenfälle ereigneten sich während der großen Mahlzeit und erregten Hans Castorps Aufmerksamkeit, soweit sein Befinden dies zuließ. Erstens fiel wieder die Glastür zu. Es war beim Fisch. Hans Castorp zuckte erbittert und sagte dann in zornigem Eifer zu sich selbst, dass er unbedingt diesmal den Täter feststellen müsse. Er dachte es nicht nur, er sagte es auch mit den Lippen. So ernst war es ihm. Ich muss es wissen. Und dabei wandte er den ganzen Oberkörper nach links und riss seine blutüberfüllten Augen auf. Es war eine Dame, die durch den Saal ging. Eine Frau, ein junges Mädchen wohl eher, nur mittelgroß, in weißem Sweater und farbigem Rock, mit rötlich-blondem Haar, das sie einfach in Zöpfen um den Kopf gelegt trug. Hans Castorp sah nur wenig von ihrem Profil, fast gar nichts. Sie ging ohne Laut, was zu dem Lärm ihres Eintritts in wunderlichem Gegensatz stand, ging eigentümlich schleichend und etwas vorgeschobenen Kopfes zum äußersten Tische links, der senkrecht zur Verandatür stand, dem guten Russentisch nämlich, wobei sie die eine Hand in der Tasche der anliegenden Wolljacke hielt, die andere aber das Haar stützend und ordnend zum Hinterkopf führte. Mit einem Kopfnicken begrüßte die Nachzüglerin ihre Tischgesellschaft und indem sie sich setzte an die Innenseite des Tisches, den Rücken gegen den Saal, zur Seite Dr. Krokowskis, der dort den Vorsitz hatte, wandte sie noch immer die Hand am Haar, den Kopf über die Schulter und überblickte das Publikum. Wobei Hans Castorp flüchtig bemerkte, dass sie breite Backenknochen und schmale Augen hatte. Eine vage Erinnerung an irgendetwas und irgendwen berührte ihn leicht und vorübergehend, als er das sah. Natürlich, ein Frauenzimmer, dachte Hans Castorp, und wieder murmelte er es ausdrücklich vor sich hin, so daß die Lehrerin Fräulein Engelhardt verstand, was er sagte. Die dürftige alte Jungfer lächelte gerührt. »Das ist Madame Chauchat«, sagte sie, »sie ist so lässig. Eine entzückende Frau.« »Französin?« fragte Hans Castorp streng. »Nein, sie ist Russin«, sagte die Engelhardt. »Vielleicht ist der Mann Franzose oder französischer Abkunft, das weiß ich nicht sicher.« »Ob es der dort sei«, fragte Hans Castorp, noch immer gereizt, und deutete auf einen Herrn mit vorhängenden Schultern am guten Russentisch. »Oh nein, er sei nicht hier«, entgegnete die Lehrerin. »Er sei überhaupt noch nicht hier gewesen, sei hier ganz unbekannt.« »Sie sollte die Tür ordentlich zumachen«, sagte Hans Castorp. »Immer lässt sie sie zufallen. Das ist doch eine Unmanier.« Und da die Lehrerin den Verweis demütig lächelnd einsteckte, als sei sie selber die Schuldige, so war nicht weiter die Rede von Madame Chauchat. Das zweite Vorkommnis bestand darin, dass Dr. Blumenkohl, jener junge Mann mit dem Schnurrbart und der sorgenvoll verschlossenen Miene, vorübergehend den Saal verließ. Weiter war es nichts. Plötzlich verstärkte sich der leise angewiderte Ausdruck seines Gesichtes. Sorgenvoller als sonst blickte er auf einen Punkt, schob dann mit bescheidener Bewegung seinen Stuhl zurück und ging hinaus. »Der Ärmste«, sagte Frau Stör, »der pfeift bald aus dem letzten Loch.« Übrigens kehrte Dr. Blumenkohl nach wenigen Minuten in der gleichen bescheidenen Haltung zurück, in der er hinausgegangen war, nahm wieder Platz und fuhr fort zu essen. Auch er aß sehr viel, von jedem Gerichte zweimal, stumm und mit sorgenvoll verschlossener Miene. Dann war das Mittagessen beendet. Hans Castorp, schwer atmend und ohne recht zu wissen, wie er heraufgekommen war, lag wieder auf dem vorzüglichen Stuhl in seiner Balkonloge, denn nach dem Essen war Liegekur bis zum Tee, sogar die wichtigste des Tages, und streng einzuhalten. Zwischen den undurchsichtigen Glaswänden, die ihn von Joachim einerseits und dem russischen Ehepaar andererseits trennten, lag er und dämmerte mit pochendem Herzen, indem er Luft durch den Mund holte. Als er sein Taschentuch benutzte, fand er es von Blut gerötet. Aber er hatte nicht die Kraft, sich Gedanken darüber zu machen, obgleich er ja etwas ängstlich mit sich war und von Natur ein wenig zu hypochondrischen Grillen neigte. Wieder hatte er sich eine Maria Mancini angezündet und diesmal rauchte er sie zu Ende, mochte sie nun wie immer schmecken. Schwindelig, beklommen und träumerisch bedachte er, wie sonderbar es ihm hier oben ergehe.